Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 35, 2018, Episode 585, ein Leben ohne Fenster. Surface Go. Ja, das Teil ist jetzt offiziell gestartet in Deutschland. Windows 10 Tablet, also ein richtiges mobiles Tablet, natürlich mit der Surface bekannten Option einer Tastatur. Ja, Windows ist ein starkes Stück da drauf natürlich. Ja, in der Welt, in der alles gespalten ist zwischen Android und dem Apple iOS, ist da natürlich das Surface Go von Microsoft schon ein Exot, muss man sagen. Ja, also Marktanteil von etwa 2% circa. Das ist natürlich nicht mehr das, was man eigentlich unter Windows sich vorstellt, nämlich die massive Unterstützung von den entsprechenden Firmen. Ja. Und deswegen ist es natürlich fraglich, inwiefern so ein Surface Go Tablet nützlich ist. Ja. Also ich komme ohne Windows aus. Seit vielen, vielen Jahren nutze ich überhaupt kein Windows mehr. Also hier auf meinem Arbeitsgerät, wo ich jetzt auch gerade eben hier diesen Netcast aufnehme, da ist schon seit vielen Jahren überhaupt gar kein Windows mehr drauf. Also ich habe auch keine Partition, die ich heimlich dann reinboote, ja, wenn niemand zuguckt. nutze ich nicht mehr. Also ein Leben ohne Fenster, ohne Windows, ja, ist normal. Ja. Nur ich habe generell etwas dagegen, wenn man von, also etwas grundsätzlich ausschließt, sofern man es noch nicht wirklich kennt. Ja. Ich habe mit Windows 10S tatsächlich noch nicht gearbeitet. Von daher gehe ich einfach mal von der Überlegung aus, ist es denn wirklich unnütz, wenn jetzt zum Beispiel ein Marktanteil von ein paar Prozent nur vorhanden sind? Oder spielt das etwa gar nicht so die große Rolle? Ja. Also die Standardsachen gibt's. Wer Microsoft Office zum Beispiel nutzt, der wird mit dem Surface Go auf jeden Fall vielleicht sogar besser beraten sein als mit einem iPad oder einem Android-Tablet. Denn da läuft diese Software vom Macher, vom Erfinder von dieser Office Suite eben drauf. Und von daher stellt man sich die Frage dann, ist das etwas für Geschäftsleute? Und da komme ich auch wieder zum Problem. Also wenn man sagt, ja, das ist das für Geschäftsleute, dann ist es aus, dann ist es vorbei. Das muss auch auf jeden Fall für normale Benutzer funktionieren. Jetzt ist es so, dass hier dieses Windows 10 S da drauf ist. Aber Windows 10 S kann man auch in einen normalen Windows 10 Modus wechseln. Ja, aber nur einmal. Also da kann man nicht hin und her wechseln, sondern da muss man sich dann schon entscheiden. Und dann hat man ein vollwertiges Windows 10. Die Versionen übrigens, die hier für speziell für Firmenkunden verkauft werden, da gibt es nämlich nochmal Unterscheidungen, die haben auch Windows 10 Pro drauf. Oder laufen mit Windows 10 Pro. Die technischen Daten wiederum machen da natürlich ein Fragezeichen hin, inwiefern hier das sinnvoll ist. Ja. Es gibt eine Version mit 4 oder 8 GB Speicher. Letztens ist sicherlich recht interessant. Auch der eMMC Flash Speicher 64 GB beziehungsweise mit einer richtigen SSD-Platte 128 GB. Da zeigt sich schon also auf jeden Fall, dass das größere Modell wäre da zu empfehlen. Das Surface Go 8, 128 GB, das kostet für Privatkunden 599 Euro. Ich denke, das liegt noch im Preisrahmen. Ja, das iPad gibt es auch günstiger, aber man darf es nicht ganz so eng vergleichen. Hier, wie gesagt, hat man die Möglichkeit, ein echtes Windows dann zu nutzen, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, ja, das der Bildschirm mit 1800 mal 1200 Pixel ist absolut okay. 3:2 Format, seltsames Format, aber spielt eigentlich für die Tablets kaum noch Rolle. USB-C-Buchse, die dran ist, und natürlich der Surface Connect-Anschluss bieten dann eben die Möglichkeiten, dort Möglichkeit, alles Mögliche eben anzuschließen und zu nutzen. Tastatur, klar, das ist etwas, was auf jeden Fall zu empfehlen ist, kommt allerdings dann auch mit 100 Euro zugute, nur dient das eben auch als Hülle, ja, für dieses Tablet. Von daher ist es eigentlich, also für mich wäre es klar, da würde ich mir auf jeden Fall diese Tastatur nehmen. Ja. Das Konzept finde ich eigentlich ganz interessant, muss man ganz klar sagen. Und von daher denke ich, hat es schon Potenzial, und ich bin mal gespannt, ob das vielleicht dann doch noch ein paar Käufer mehr anlockt. Ja, ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das werde ich mir dann mal irgendwie entweder leihen oder mal vor Ort irgendwo ausprobieren, damit ich mal ein Gefühl dafür bekomme. Und ja, mal sehen, wie das wird. Ich werde es euch natürlich dann berichten. Unter Linux gibt es auch was Neues. Ja, jeden Tag, aber ich bin hier aufmerksam geworden. Es gibt etwas, das nennt sich Flatpak. Flatpak, das ist sozusagen ein Installer. Und jetzt sagen wahrscheinlich einige, was braucht man zum Kram? Ja, hat ja die Software, das Software Center in den einzelnen Distributionen drin, ja, zum Beispiel bei Ubuntu oder bei KDE Neon oder sonst bei jeder Distribution ist irgendwo ein Software-Installer dabei, eine Software-Bibliothek, wo man komfortabel eben Software auswählen kann und per Klick installieren. Also die Zeiten, wo eine kryptische Installation notwendig war, sind schon lange vorbei. Aber, und jetzt kommt das riesengroße, fette Aber. Wenn man eine neue Version haben möchte, zum Beispiel von seinem von einem Programm, ja, von das läuft eben, ja, sei es mal jetzt nicht der Browser, das ist ein Ausnahmeding, dann wird man von den Distributionen oft im Stich gelassen, weil die es wohl nicht für nötig halten, hier Programm-Updates zu machen. Ja, dort gibt es oft nur Sicherheitsupdates, und das ist ein riesen Nachteil. Wenn ich zum Beispiel die neueste Version von Audacity haben möchte, dann muss ich entweder umständlich Paketquellen manuell eintragen. Für Leute, die sich auskennen, ist das zwar kein Problem, aber ja, wir wollen es ja simpel halten. Oder man muss es sogar von der Pike auf, das ist bei einigen Programmen durchaus erforderlich, vom Quellcode aus kompilieren. Auch das ist zwar nicht ganz so schlimm, wie es sich im Moment anhört, aber es ist ein absolutes No-Go für normale Benutzer. Flatpak, das wäre die Möglichkeit, mit einem universellen Installer auch neue Programmversionen mal zu bekommen, ja, weil ich sag's euch ehrlich, das ist der einzige Punkt, der mich bei Windows stört. Wenn ich nur LTS-Version habe, dann heißt es nicht, dass ich dann alte Programme haben möchte für 3, 4, 5 Jahre. Sicherheitsupdates, okay, gut, aber ich möchte auch Feature-Updates haben. Ich möchte meine gesamte Software aktuell halten. Deswegen habe ich umgestellt auf KDE Neon. Ja, da bin ich sicher, dass die KDE-Oberfläche und alle KDE-Software, offizielle Softwareprogramme, auch tatsächlich auf dem neuesten Stand sind. Aber dafür ist wiederum der Unterbau, nämlich Ubuntu, nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das ist eine unglaubliche, ich weiß, ja, hört sich komisch an, aber ich sag's, es ist eine unglaubliche Frechheit von KDE Neon, ja, dass immer noch nicht das Update auf die neue LTS-Version von Ubuntu gegeben hat. Es funktioniert immer noch mit 16.04. Das geht einfach nicht. Das geht nicht sowas. Ja. Es sind Monate, dass die neue LTS-Version von Ubuntu schon draußen ist. Monate, und jetzt ist immer noch nichts passiert. Das heißt, ich werde auch demnächst wieder zurückschwenken auf Ubuntu, weil natürlich ist mir da das Grundsystem schon mal wichtiger als der Window-Manager. Ja, definitiv. Ich nutze sowieso fast nur i3. KDE läuft bei mir eigentlich wegen einigen Zusatzprogrammen und die Ansteuerung der externen Geräte beispielsweise. Ja, aber ansonsten die Oberfläche selbst nutze ich nicht. Ja, da nutze ich i3WM dafür, den i3 Window Manager. Gut, also Flatpak verspricht da eventuell Besserungen, ja, dass eben hier die Leute von verschiedensten Programmanbietern ihre Software über Flatpak einspielen und dass man dann eben aktuelle Versionen der Software bekommt. Ja, das ist eine Hoffnung, ja, und es könnte auch tatsächlich so sein. In letzter Zeit ist es öfters passiert, dass ich verwiesen wurde von Entwicklern auf Flatpak. Wenn man die neueste Version haben will, sollte man dort Flatpak installieren. Das war bisher noch in einer Pre 1.0 Version, ja, so ein Unterbau ist dann etwas problematisch, ja. Aber jetzt mit der Version 1.0 verspreche ich mir natürlich, dass es auch stabil läuft und dass man dann eben in diesem universellen Software Store vielleicht dann auch aktuelle Versionen bekommt von GIMP, ja, beispielsweise wichtig. KDN Live ist bei mir ganz, ganz wichtig, ja. Aber auch viele andere Programme. Ich stelle euch mal vor, das fängt sogar schon beim VLC an. Gut, ich benutze zwar M-Player, aber auch da ist das ja ein Problem. Nur, ihr habt den VLC und ihr kriegt keine neue VLC-Version. Ja, ihr kriegt zwar die Sicherheitsupdates, aber keine neue VLC-Version. Da frage ich mich wirklich manchmal, was denken sich die Leute dabei? Ja, ich weiß, die Wartung ist dann natürlich einfacher, aber Leute, das geht nicht. Ja. Also von den großen Problemen unter Linux, die Aktualisierung der Programme. NRAM. Das DRAM fast für die Ewigkeit. Ja, das hört sich doch schön an, ne? Und tatsächlich bringt das jede Menge Verbesserungen, ja, gegenüber normalem RAM. Ja? Also die Firma Lantero verspricht über 300 Jahre Dauer der oder Speicherung der Daten in diesem NRAM-Chip. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Moment, Flash-RAM und so weiter, das ist doch kein Problem. Das ist doch schon immer ziemlich langfristig gewesen. Ja, 300 Jahre ist ja rein theoretisch. Das hängt ja auch von den Einflüssen ab. Nein, wir reden hier von Direktzugriff-RAM in einer Geschwindigkeit von DRAM. Das heißt, dieses NRAM wird langfristig DRAM ersetzen und kann es jetzt auch schon ersetzen. Einige Firmen haben sich da bereits ist also jetzt serientauglich. Einige Firmen haben sich da auch bereits hier eingesetzt dafür, das zu benutzen. Zum Beispiel Fujitsu, ja, nutzt die Technik demnächst. Ja, aber auch andere Anbieter haben sich schon hier gemeldet und wollen dieses RAM dann verbauen und letztendlich so ein DRAM-Speicher Riegel, ja, würde ich mal sagen, ja, den man eben zum Beispiel einbaut in den Computer, da kann man stattdessen dann eben einen NRAM einbauen und wenn die entsprechende Hardware da eben vorliegt, hat es auch sogar noch einen Geschwindigkeitszuwachs, weil dieses RAM eben nicht permanent refreshed werden muss. Ja, das ist ein großes Problem beim DRAM, was übrigens auch oft schon zu Abstürzen geführt hat, ja. Die Aktualisierung, die kontinuierliche Aktualisierung des DRAMs, extrem wichtig. Mit dem NRAM, dort muss einfach nur quasi die Speicherzelle gesetzt werden, ja, und die bleibt dann einfach, ein Refresh ist nicht erforderlich vom System, ja. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel auch sich vorstellen, dass ein Standby-Modus, ein vollständiger Standby-Modus, ja, nicht nur einfach jetzt, wo im Hintergrund noch weiter mit Strom versorgt wird, sondern ein Hibernate-Modus, genau, wo normalerweise der gesamte Speicherinhalt auf die Festplatte geschrieben wird. Schaltet man dann den Computer wieder ein, wird der gesamte Inhalt, das was vorher auf der Festplatte gespeichert wurde, wieder in den Hauptspeicher geladen, damit der Computer wieder funktioniert. Hier ist dieses nicht mehr erforderlich. Man schaltet einfach den Computer aus, Ende. Und dann schaltet man den Computer ein und es ist sofort wieder da. Es gibt nichts zum Nachladen, das RAM hat sich nicht verändert, es ist immer noch so, wie es war. Fertig. Also das ist ein Traum, meiner Meinung nach. Ja, also instant aus- und einschalten, das ist fast so wie früher mit den Homecomputern, ja, fertig mit dem Arbeiten, ausschalten, Ende, ja, nichts runterfahren, einfach Knopf drücken, Ende, Schluss, ja, dann einschalten, anschalten, zack, die Oberfläche ist da, fertig, weitermachen, ja. So cool. Das ist möglich und vieles, vieles mehr. 15% soll die Bandbreite dann steigen, eben weil keine Refresh-Zyklen mehr vorhanden sind, was natürlich dann durchaus besser ist. Ja, also ich kann es kaum erwarten, bis dieses RAM dann in Massen verbaut wird und herkömmliches DRAM in normalen Computern ersetzt werden kann mit diesem NRAM. Wie lange es dann noch dauern wird, steht noch in den Sternen. Allerdings scheint jetzt die Entwicklung, nachdem es serientauglich ist, doch recht schnell zu gehen. Ja. Und Fujitsu, wie gesagt, die ersten, die das in einigen Teilen einsetzen. Aber ich hoffe, dass es dann schnell anzieht und dass tatsächlich diese NRAM-Speicherriegel zum Erweitern von den Computern gibt. Ja. Und dass das auch das Standard-RAM ist, was eben in den Computern dann verbaut ist. Also da bin ich Feuer und Flamme dafür und da würde ich auch mal wieder einen Systemwechsel machen dann. Ja. Ja, dann komme ich mal zu Elon Musk. Ja, es ist schon das dritte Mal in Folge, dass ich über Elon Musk spreche. Er scheint jetzt einen Rückzieher zu machen, was ich natürlich äußerst schade finde. Es geht wohl doch nicht weg von der Börse. Ein großer Fehler, wie ich finde. Schade, dass er es nicht gemacht hat. Und naja, gut. Da war wohl der Druck dann doch ein bisschen zu groß. Ja, Aktionäre haben gedroht mit Klagen. Und naja, okay. Zuletzt hat Saudi-Arabien angeboten, die Kosten zu tragen. Vielleicht wollte hier Elon Musk auch nicht die Firma irgendwie so halb an Saudi-Arabien verlieren. Ja. Das kann natürlich auch sein. Aber trotzdem finde ich es insgesamt ziemlich schade, dass dann eben Elon Musk, meiner Meinung nach ein Genie, trotzdem wieder nicht die volle Herrschaft über seine Firma bekommt und eben auf die Gnade von geldgierigen Säcken angewiesen ist, die Utopien oder Zukunftsvisionen nur dann teilen, wenn sie viel Kohle abwerfen, und zwar möglichst sofort. Ja. Das ist nicht schön. Gut, schade. Von daher, ja, ist bei mir auch noch ein großes Fragezeichen, inwiefern Tesla in Zukunft überhaupt noch ein Motor für Innovation sein kann. Man sieht es ja bei vielen Firmen. Ja, Motor für Innovation, ja, letzte Woche war es bei mir auch sehr ruhig, ja, ich habe kaum was geblockt und das liegt daher, das heißt, liegt daran, dass ich einiges offline gemacht habe, genau, Paperwork sozusagen, ja, aber anders, als man vielleicht meinen mag. Ich habe mein Schriftsystem verbessert, erneuert. Jetzt, ich habe ein eigenes Schriftsystem. Das habe ich, ja, sagen wir mal, schon etwas länger so locker entwickelt. Jetzt habe ich es aber präzisiert. Und das hat, ist jetzt in der Version 1.2. Und das habe ich einfach deswegen gemacht, weil ich da schneller und exakter mitschreiben kann. Trotzdem noch so, dass man es noch normal lesen kann. Und ja, von daher ist das etwas, wo ich mich jetzt die Woche über mit beschäftigt habe. Eigentlich schon die letzten 2-3 Wochen. Ja. Aber ich habe auch noch was anderes gemacht. Ich habe ein neues Planer-System entwickelt. Ich bringe das gerade so auf Kurs. Das wird jetzt getestet nächsten Monat. Massiv. Mal sehen, wie sich das hier dann materialisiert. Es muss sicherlich noch das ein oder andere optimiert und verbessert werden, aber das werde ich dann eben sehen während der Benutzung, wenn es aktuell geht, weil ja, Theorie und Praxis, ihr wisst es ja, ist immer so ein bisschen was anderes. Und ja, das ist offline. Also das ist mit Papier und Bleistift, ja, schön Notizbuch und so weiter. Also nichts online-mäßiges erstmal. Und das Ganze ist kein Bullet Journal. Ich möchte nochmal klipp und klar sagen, das ist kein Bullet Journal. Ja, das System habe ich mir angeguckt und es gefällt mir nicht. Ja, weil das, also ich möchte das jetzt nicht ausführen, aber nein. Ne? Und ich will noch nicht allzu viel drüber verraten. Wie gesagt, dann gibt es vielleicht noch ein paar Änderungen. Das ist hier Version 1.0, die ich jetzt gerade im Test habe. Oder eigentlich ist es ja Version 0.9. Ja, 1.0 wäre es dann, wenn ich das als gut befinde. Ja, und dann glaube ich aber, gibt es auch gleich noch ein paar Änderungen. Von daher wird es wahrscheinlich, 1.0 wird wahrscheinlich niemals veröffentlicht werden. Und es wird auch vielleicht noch 1-2 Monate dauern. Zusätzlich dann zu dem Testmonat, bis ich es raushaue, weil ich möchte es erst dann veröffentlichen, wenn auch die größten Probleme dann beseitigt sind, ja, und ja, es gibt noch so ein kleines Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Nutzen, ja, das muss noch ein bisschen gelöst werden, aber den Namen, denn wie gesagt, werde ich dann auch erst beim Veröffentlichen machen, nicht, dass der mir schon vorher geklaut wird. Und dann werden wir es mal sehen. Gut, also kleines Status-Update, warum es so ruhig war die letzte Woche oder die letzten Wochen. Ja. Weitere Stationary-Tools, also das heißt Schreibprodukte, Papiere und Tests und so weiter, wird es jetzt auch auf YouTube geben im Netcast. Angebot im Channel The Netcast, ja, dort findet ihr dann einzelne Videos, ich habe eine Playlist gemacht, Stationary, und dort findet ihr dann die entsprechenden Tests und Themen weiterhin, damit ich das nicht jedes Mal hier in die Rios Wochensicht einpacken muss, ja, wird aber auch hin und wieder als mal ein paar Hinweise reinstreuen, aber wenn ihr das dann genau sehen wollt, wie gesagt, das ist dann auf dem Kanal The Netcasts in einer speziellen Playlist zu finden. Ja, die Community war auch diesmal aktiv bei der Rios Wochensicht. Das freut mich natürlich sehr. Und zwar hat Fahrenheit 1979 geschrieben. Dein Bericht hat mir so gut gefallen, dass ich mir gleich das Rocketbook Mini mit Stiften bestellt habe. Bin gespannt. Ja, super. Also das freut mich. Ich habe das Rocketbook letzte Woche mal so vorgestellt. Ja, und ich denke, das ist eine interessante Geschichte. Ich bin neugierig, wie du das findest. Und vielleicht kannst du ja noch dann einen kurzen Eindruck schildern in den Comments. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich denke, es wird auch viele Hörer interessieren, was du da für eine Erfahrung gemacht hast. Also kurz nochmal für die Leute, die das vielleicht letzte Woche nicht gehört haben. Das Rocketbook ist sozusagen ein Bindeglied zwischen zwischen den elektronischen Notizen und den normalen Notizen. Ja, also ihr schreibt das ganz normal offline, zack, per Hand, ja, dann könnt ihr das flugs einscannen mit einer App. Das sind auch keine Linien mehr, weil die in einem speziellen Farbton sind. Das wird also komplett rausgerechnet und dann habt ihr quasi eure Notizen ohne störende Linien und so weiter. Es wird auch berücksichtigt, wie ihr das Smartphone hält. Also das heißt, es ist immer gerade und nicht irgendwie verzerrt. Und das Interessante eben ist, dass man dieses Rocketbook auch immer wieder verwenden kann. Ja, das heißt, man kann es einfach löschen mit Wärme oder mit zum Beispiel einem feuchten Tuch einfach drüber wischen, weg ist es. Aber ihr könnt es auch einfach zum Beispiel Wärme aussetzen, mal kurz mit dem Föhn drüber, weg ist alles. Ja, somit könnt ihr das dann auch zigmal benutzen. Ja, es wird kein Papier verbraten und immer wieder einscannen und so weiter und so weiter. Manche Leute haben nur die ersten ein, zwei Seiten genutzt, weil sie immer das einscannen sofort und dann die Seite wieder löschen. Ja, und nicht erst das ganze Buch voll machen und dann die 30 Seiten einscannen, sondern immer nur ein, zwei Seiten schreiben und dann einscannen und dann gleich wieder löschen. Und das machen manche schon seit einiger Zeit, also es gibt es auch schon eine Zeit lang, ja, seit über einem Jahr und die sind immer noch beim ersten Blatt. Also es ist ziemlich langlebig offenbar. Ja. Das ist natürlich dann auch sehr wichtig bei dem Teil. Und genutzt werden hier diese Friction Pens. Ich wollte sie euch heute eigentlich vorstellen, aber ich bin wirklich nicht mehr dazu gekommen. Das Planersystem hat da wirklich viel Zeit gebraucht, aber auch für mein Planersystem wird die Friction Pens benutzt, allerdings nicht zum Auswischen. Und von daher muss ich das leider noch verschieben. Sobald ich dazu komme, werde ich das Testvideo machen. Das findet ihr dann auch im Channel The Netcast in dieser entsprechenden Playlist. Also vielen Dank, Fahrenheit 1979, für deine Anmerkungen. Ich hoffe, wie gesagt, komm mal vorbei, wenn du damit ein bisschen gearbeitet hast und sag mal, was du davon hältst. Windows Fails, lustiges Video der Woche. Ja, was bleibt mir anderes übrig, ne? Wenn ich schon am Anfang von Windows 10 Tablets gesprochen habe, ne? Da muss da natürlich auch so ein bisschen, Windows rund gemacht werden, ne? Sorry. Windows Fails, egal ob man Windows liebt oder hasst, lustig ist das auf jeden Fall, wenn die Twitch-Streamer auf einmal mit Systemabstürzen konfrontiert werden. Hoffentlich passiert mir das jetzt nicht bei der Aufnahme. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf The Netcasts unter YouTube oder umgekehrt auf YouTube unter The Netcasts Channel. Ja, dort findet ihr den entsprechenden Videobeitrag oder das Diskussionsforum. Dort könnt ihr Kommentare und alles loslassen. Das freut mich immer. Und dort findet ihr auch die ganzen Links mit den Beschreibungen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base here. The Eagle has landed.